Hochglanzbilder einer Ausstellung von innen beleuchtet. Heiße Brühen, auch in Breile. Tastgeräusche, Klick. Münzen drängen durch den Schlitz ins unsichtbar Bodenvolle. Einmal sachte drücken. Rumor. Rieseln, regnen, rauschen? Bechererscheinung. Der heilige Strahl. Die Angst vor dem Überlaufen. Letzter Tropfen. Endgeräuschdesign. Bitte entnehmen. In die kalte Welt mit einem Schrei. Was für eine Plörre!